Kurz vor Beginn des Zweiten Weltkriegs wurde dann noch ein weiteres Modell auf den Markt gebracht. Der deutsche Kleinempfänger, der im Volksmund bald nur Goebbels-Schnauze hieß. Er bot noch weniger Leistung als der Volksempfänger, kostete dafür aber auch nur 35 Reichsmark. Nicht zuletzt wegen ihm stiegen die Teilnehmerzahlen bis zum 1. Mai 1939 auf 12,5 Millionen. Wem das zu wenig war, was die deutschen Sender boten, der musste sich einen sogenannten Superhead-Empfänger zulegen, der allerdings sehr teuer war. Schon 1934 hatte die Firma Telefunken, damals Marktführer in Deutschland, für ihren Meister Super im Radio geworben. Da bin ich, der Meister Super. Der Meister Super aus der Gilde der trennsicheren Telefunken. Den Telefunken Meister Super nennt man mich. Hören Sie mich selbst, hören Sie, was ich kann. Im Handumdrehen erobere ich Ihnen die Welt. Budapest. München. Hallundborg. Das bin ich. Für Weltempfang der Telefunken Meistersuper. Das Propagandaministerium war von den Möglichkeiten der teuren Rundfunkempfänger nicht begeistert. Aber solange es nicht verboten war, ausländische Sender zu hören, konnte auch gegen die Produktion der leistungsstarken Geräte nichts unternommen werden. Die Berichterstattung der teilweise deutschsprachigen Auslandssender schmälerte den Erfolg der nationalsozialistischen Radiopropaganda, denn außerhalb der deutschen Grenzen gab es zumindest die Möglichkeit, offen über die Brutalität der NS-Diktatur zu sprechen. Praktisch allerdings hielten sich die staatlichen Sender oft in ihrer Kritik stark zurück, weil die jeweiligen Regierungen die Konfrontation mit dem nationalsozialistischen Regime scheuten. Anders sah es allerdings aus, wenn ehemalige Nationalsozialisten aus dem Exil Front gegen die NS-Regierung machten und sich dabei auch der Möglichkeiten des Radios bedienten. Einer dieser enttäuschten Nationalsozialisten war Otto Strasser, einst Vertreter des linken Flügels in der NSDAP. Sein Bruder Gregor war bei der Mordaktion gegen Röhm von der Gestapo umgebracht worden. Otto Strasser hatte sich nach Differenzen mit Hitler 1930 von der Partei getrennt und eine lockere, oppositionelle Organisation, die Schwarze Front, gegründet. Als sein Widersacher an die Macht kam, ging Strasser zunächst nach Wien und dann nach Prag. In der tschechoslowakischen Hauptstadt gründete er einen Kurzwellensender, der erstmals am 2. Dezember 1934 ein Programm ausstrahlte. Mit glühenden Reden Strassers gegen Hitler, denen intime Details aus dem früheren Parteileben die nötige Würze und Schärfe verliehen. Der Sender war von dem aus Stuttgart stammenden Rudolf Formis gebaut worden, der ihn auch betrieb. Formis war technischer Leiter des Stuttgarter Senders gewesen und hatte der SA angehört. Nachdem er sich mit den Nationalsozialisten überworfen hatte, flüchtete er aus Deutschland und lernte in Prag Otto Strasser kennen. Der Geheimsender im Dachzimmer des Hotels Sachoji, etwa 65 Kilometer südwestlich von Prag, gab vor, in Berlin zu stehen, um den Eindruck einer in Deutschland operierenden Oppositionsbewegung zu erzeugen. Er nannte sich deshalb Landschaftssender Berlin. Den Nationalsozialisten blieb der wahre Standort allerdings nicht verborgen. Als diplomatische Interventionen bei der tschechischen Regierung gegen den Sender keinen Erfolg hatten, wurde ein geheimdienstliches Vorgehen beschlossen. Für Hitler war Strasser ein gefährlicher Staatsfeind, und der Sicherheitsdienst der SS erhielt den Auftrag, ihn in Prag auszuschalten. Für dieses Kommandounternehmen wurde Alfred Naujoks neben einem weiteren SD-Mann ausgewählt. Naujoks stand, wie sein Biograf Florian Altenhöhner berichtet, noch am Anfang seiner Karriere als Geheimagent von Heydrichs Gnaden. Er war, als er diesen Auftrag erhalten hatte, Anfang 1935, war er noch nicht zum SS-Führer befördert worden, war ein gutes Jahr lang im SD tätig. Andererseits war er seit 1931 in SS und NSDAP und hat sich dort offensichtlich bewährt. Und offensichtlich hat er sich so bewährt, dass man ihn halt zu einer Mordaktion ins Ausland schicken konnte. Wobei andererseits man sich das nicht so vorstellen darf, dass da jetzt abgezockte Geheimagenten unterwegs waren. Ein anderer an diesem Unternehmen beteiligten SS-Männer hat in einem Prager Hotel mit Heil Hitler gegrüßt. Also das wirkt nicht sonderlich konspirativ oder professionell.